Sun Ra and his Myth Science Orchestra 1961 oder 62 in New York. Solar Drums heißt dieses Perkussionsstück im Echo-Rausch, zu finden auf der LP Art Forms of Dimensions Tomorrow von Sun Ra und Kollegen, wie gesagt. Und diese rare Platte ist, wie viele andere Musik von Sun Ra, vorzüglich annotiert auf CD wiederveröffentlicht worden. Evidence heißt das Label, das die Musik von Sun Ra wieder zugänglich macht.